Sehnsucht nach Stärke. Wladimir Putin, Viktor Orban, Recep Tayyip Erdogan. Die Wähler von rechtspopulistischen Parteien hegen weltweit im Vergleich zu anderen Wählern eine besondere Faszination für solche autokratischen Führerpersönlichkeiten. So lehnt die AfD zwar den Internationalismus und damit oft auch den Amerikanismus ab, bewundert aber Donald Trump für sein autoritäres Auftreten. Einige Forscher beobachten bei den neuen Rechten eine heimliche Eifersucht gegenüber den islamisch regierten Ländern, die zwar die erklärten Feinde sind, aber mit ihrer streng patriarchalen Gesellschaftsform für sie eine Vorbildfunktion innehaben. Die Autoritären sehnen sich nicht nur nach dem starken Herrscher, sondern auch nach der starken eigenen Nation, die internationale Bedeutung hat. Oft ist das eine Kompensationsstrategie. Wer wenig Bedeutung im eigenen Leben sieht, will wenigstens in einem Land leben, das auf eine glorreiche Geschichte zurückblickt und ist daher für Nationalismus empfänglich. Ein Beispiel ist Erdogan, der den Völkermord der Türken an den Armeniern leugnet und die türkischstämmigen Politiker im Deutschen Bundestag als degeneriert bezeichnete und von ihnen einen Bluttest forderte, als der Bundestag im Jahr 2016 den Völkermord anerkannte. Ein anderes Beispiel ist der chinesische Präsident Xi Jinping, der auf dem 19. Parteikongress im Oktober 1918 von der Renaissance der chinesischen Nation sprach, die ins Zentrum des Weltgeschehens zurückkehre. Dazu passt auch, dass Björn Höcke das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande betitelt, dass Alexander Gauland den Nationalsozialismus für einen Vogelschiss in der sonst glorreichen deutschen Geschichte hält und dass seine Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel die deutsche Erinnerungskultur als Schuldkult abtut. Sie alle wollen in einem ruhmreichen Land leben, das Autorität ausstrahlt. Die Erinnerung an den von Deutschen organisierten Massenmord an den Juden passt für sie nicht dazu. Oder wie der israelische Psychoanalytiker Zvi Rex bemerkt, die Deutschen werden den Juden den Holocaust nie verzeihen.